Erster, die Sünde Judas ist so festgeschrieben, als wäre sie mit einem harten Werkzeug aus Eisen und Diamant in ihre Herzen und auf die Ecken ihrer Altäre eingraviert. Zweiter, sogar ihre Kinder denken ständig an die Altäre und die heiligen Pfähle, die sie unter grünen Bäumen auf den hohen Hügeln aufgestellt haben. Dritter, weil ihr an euren heiligen Orten gesündigt habt, werde ich euren gesamten Besitz und alle eure Schätze als Beute an eure Feinde übergeben. Vierter, ihr werdet das Land verlieren, das ich euch geschenkt habe, und euren Feinden in einem fremden Land dienen, weil mein Zorn wie ein ewiges Feuer brennt. Fünfter, der Herr sagt, dass jeder Mensch verflucht ist, der sich nur auf andere Menschen verlässt und sein Herz von Gott abwendet. Sechster, solch ein Mensch ist wie ein kleiner Strauch in der Wüste, der niemals Gutes erlebt, weil er an einem einsamen und unfruchtbaren Ort wohnt. Siebter, aber gesegnet ist der Mann, der dem Herrn vertraut und seine ganze Hoffnung allein auf ihn setzt. Achter, er ist wie ein Baum, der am Wasser steht und seine Wurzeln tief ausstreckt, so dass er auch in der Hitze grün bleibt und immer Früchte trägt. Neunter, das menschliche Herz ist sehr hinterlistig und schwer zu verstehen, weshalb niemand es wirklich ganz durchschauen kann. Zehnter, ich, der Herr, prüfe jedoch die Gedanken und Gefühle jedes Menschen, um jedem das zu geben, was er für seine Taten verdient. Elfter, wer durch Betrug reich wird, ist wie ein Vogel, der fremde Eier ausbrütet, er wird seinen Reichtum bald verlieren und am Ende dumm dastehen. Zwölfter, unser Heiligtum ist wie ein herrlicher Thron, der von Anfang an einem hohen und heiligen Ort stand. Dreizehnter, Herr, du bist die Hoffnung Israels, und alle, die dich verlassen, werden enttäuscht werden, weil sie dich, die Quelle des lebendigen Wassers, aufgegeben haben. Vierzehnter, heile mich, Herr, damit ich wirklich gesund werde, und rette mich, denn du bist derjenige, den ich mit meinen Liedern lobe. Fünfzehnter, die Leute spotten über mich und fragen, wann deine Drohungen endlich wahr werden, da sie bisher noch nichts davon sehen. Sechzehnter, ich bin dir jedoch treu als Hirte gefolgt und habe mir niemals Unglück für sie gewünscht, was du genau weißt, da meine Worte offen vor dir liegen. Siebzehnter, erschrecke mich bitte nicht, sondern sei mein sicherer Schutzraum, wenn die Zeit der Not über mich hereinbricht. Achtzehnter, lass meine Verfolger scheitern, aber beschütze mich vor der Schande und bringe das Unglück über sie, damit sie völlig zerstört werden. Neunzehnter, der Herr befahl mir, mich an das Stadttor zu stellen, durch das die Könige von Juda gehen, und auch an alle anderen Tore Jerusalems. Zwanzigster, dort sollte ich den Königen und allen Bewohnern Jerusalems sagen, dass sie auf die Botschaft des Herrn hören müssen. 21. Der Herr warnt euch, dass ihr euer Leben schützt, indem ihr am Sabbat keine schweren Lasten durch die Tore der Stadt tragt. 22. Ihr dürft am Sabbat keine Lasten aus euren Häusern bringen oder arbeiten, sondern ihr sollt diesen Tag heilig halten, wie ich es euren Vorfahren befohlen habe. 23. Aber eure Vorfahren haben nicht auf mich gehört, sondern sie waren stur und wollten weder gehorchen noch sich korrigieren lassen. 24. Wenn ihr mir jedoch gehorcht und am Sabbat keine Lasten in die Stadt bringt, sondern den Tag ohne Arbeit heilig haltet, wird Folgendes geschehen. 25. Dann werden weiterhin Könige aus der Familie Davids durch diese Tore einziehen, und die Stadt Jerusalem wird für immer bewohnt bleiben. 26. Menschen aus der ganzen Umgebung werden zum Tempel kommen, um verschiedene Opfergaben und Weihrauch zu bringen, um dem Herrn zu danken. 27. Wenn ihr aber nicht auf mich hört und am Sabbat Lasten tragt, werde ich die Tore Jerusalems anzünden, bis das Feuer sogar die Paläste vernichtet.